بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe Eine Reise ins Jenseits und sind bei dem Ders angekommen über die Abrechnung. Die Abrechnung am Tage der Auferstehung. Und wir fangen an mit einem Punkt, das Ar-Riya ist. Ar-Riya ist die Augendienerei. Das heißt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala etwas in seiner Absicht beigesellt. Zum Beispiel, man verrichtet sein Gebet für Allah subhanahu wa ta'ala und im Gebet tut man seine Stimme verschönern für eine außenstehende Person oder für einen Menschen, yani verschönert man seine Stimme, um diesen Wohlgefallen oder den um das Wohlgefallen von den Menschen zu erlangen. Das ist dann Schirk und Asghar, der kleine Schirk, und das ist Ar-Riya. Und Allah sagt in Surah 4, Vers 142: Gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch ist er es, der sie betrügt. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, stellen sie sich schwerfällig hin, wobei sie von den Menschen gesehen werden wollen und gedenken Allahs nur wenig. Allah akzeptiert nichts außer Ikhlas, also nur Aufrichtigkeit. Er sagt in Surah 98, Vers 5, und ihm wurde nichts in der Religion befohlen, außer aufrichtig in der Religion zu sein. Und Ar-Riya ist eine Sache, die verborgen ist im Herzen. Yani. Und die Heuchler, die haben ein richtiges Riya, ein richtig starkes, yani, weil die äußerlich sind es Muslime, innerlich glauben sie gar nicht an den Islam. Zum Beispiel, sie beten, aber sie beten nur, um gesehen werden zu wollen. Es gibt ja eine zwei Arten von Riya. Und der Riya der Munafiqin ist in dieser Ayah erwähnt. Ihr Riya ist ihre Islam. Das heißt, sie zeigen nur den Islam als Täuschung, als Augendienerei sozusagen, ihren kompletten Islam. Und der Hadith, was ich auch letztes Mal erwähnt habe, über den Shahid, um den Gelehrten und dem Reichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Feuer mit ihnen anzünden wird, wo Allah den Shahid fragen wird, warum hast du gekämpft? Er wird sagen, der Shahid, ich habe für dich gekämpft, ja Allah, bis ich getötet wurde. Allah sagt, nein, du hast gelogen, du hast gekämpft, dass die Leute sagen, du bist ein Mutiger und so weiter. Da wird Allah ihn in die Hölle schmeißen. Und der zweite, der Gelehrte, Allah wird ihn fragen, was hat er mit dem Wissen gemacht? Er wird sagen, ich habe mit dem Wissen gelernt und gelehrt und so weiter. Allah, für dein Wohlgefallen, Allah sagt, nein, du hast es nur gemacht, damit die Leute sagen, dass du ein Gelehrter bist. Und die Leute haben es gesagt, das heißt, er hat seinen Lohn in Dunya bekommen. Und dann wird in die Hölle geschmissen, und der dritte beim Reichen auch. Allah subhanahu wa ta'ala gab einem viel Besitz. Und er ist mit dem, Allah fragt ihn, was hast du damit gemacht? Aber sagen, ich habe für deinen Weg gespendet, ja Allah. Und dann sagt Allah, nein, du hast es für die Menschen getan, damit sie sagen, du hast, dass du ein reicher Mann bist oder spendabel. Und danach, und die Menschen haben es gesagt, und er wird in die Hölle geschmissen. Auch beim Shahid, yani. Er sagt, Allah, habe ich schon erwähnt am Anfang, habe ich vergessen zu sagen. Yani, diese drei Personen, die haben ihren Lohn bekommen, aber in Dunya. Yani, die Leute haben gesagt, er ist mutig, oder er ist spendabel oder er ist ein richtiger Gelehrter und so weiter. Die wurden in der Dunya so genannt, aber in der Akhira, mit denen wird die Hölle angezündet. Dieser Hadith ist yani, sahih. Taib. Zweiter Punkt, der Herr, Allah subhanahu wa ta'ala, präsentiert dem Diener die Sünden. Safwan bin Mukhris berichtete, ich lief mit Abdullah ibn Umar, meine Hand war in seiner Hand. Ein Mann kam zu ibn Umar und sagte, sage mir, was du von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hörtest über Najwa, also private Gespräche. Er sagte, Allah wird einen Gläubigen zu sich bringen und mit einem Vorhang schützen. Die Befragung ist eigentlich öffentlich, aber hier macht Allah subhanahu wa ta'ala es privat. Allah wird ihn befragen, hast du diese und jene Sünde gemacht? Ja, mein Herr, wird er sagen. Allah befragt ihn weiter, bis er meint, er sei vernichtet. Und dann sagt Allah, in Dunya habe ich deine Sünden vergeben und in Akhira, in Dunya habe ich deine Sünden verborgen und in Akhira habe ich sie dir vergeben. Und die Taten der Heuchler und Feinde werden bloßgestellt und die Zeugen werden sagen, Allahs Fluch kommt über die Ungerechten. Dieser Hadith ist in Bukhari. Drittens, tadeln der Fehler seiner Diener. Rasulullah sagte, Allah wird Yawm al-Qiyamah zu den Gläubigen sagen, O mein Diener, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Und sagen, wie soll ich dich besuchen, wenn du der Herr der Welten bist? Und da sagt er, mein Diener so und so war krank und du hast ihn nicht besucht. Hättest du ihn besucht, hättest du ihn bei mir gefunden. Und das ist auch das Gleiche mit Essen. Allah sagt, O mein Diener, ich war hungrig und du hast mich nicht gespeist. Da sagt er, wie soll ich dich speisen, wenn du doch der Herr der Welten bist? Da sagt er, mein Diener so und so war hungrig und du hast ihn nicht gespeist. Hättest du ihn gespeist, hättest du mich bei ihm gefunden. Und das Dritte beim Trinken, O mein Diener, ich war durstig und du hast mir nichts zu trinken gegeben. Er sagt, wie soll ich dich trinken geben, wenn du der Herr der Welten bist? Er sagte, mein Diener so und so war durstig und du hast ihm nichts zu trinken gegeben. Hättest du ihn zu trinken gegeben, hättest du mich bei ihm gefunden. Taib. Der vierte Punkt, das Verteilen der Bücher. Also die Bücher werden von oben geworfen und das ist der Moment, wo Rasulullah ihm sagte, wo die Haare ergrauen. Weil du siehst die Bücher fliegen, aber du weißt nicht, ob sie in deine linke oder in deine rechte kommen. Deswegen ergrauen die Haare in diesem Moment. Und Surah 69, Vers 19. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Ich glaubte ja, dass ich meine Abrechnung begegnen werde. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten, dessen Pflückobst herabhängt. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher den vergangenen Taten getan habt. Also du musst dir vorstellen, Yawm al-Qiyamah hörst du das. Und das sind die Leute von der Rechten. Also diejenigen, die das Buch in die rechte Hand kriegen, die haben was, es gut haben. Und die ist das Buch in die linke bekommen werden ein schlechtes Schicksal haben. Und du musst dir vorstellen, du bist sehr hungrig und du bist sehr durstig und dann kommt diese Botschaft von esst und trinkt. Und so weiter. Und das wird den Menschen sehr erfreuen. Aber was ist mit den Linken? Also derjenige, der sein Buch mit der linken Hand erhält. Allah sagt in Surah 65, Vers 25 bis 29. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist. Oh, wäre dies doch nur das Ende meines Lebens. Nichts nützte mir mein Besitz, vernichtet ist meine Macht. Taib. Fünftens, Qisas al-Mawalim, also die Wiedervergeltung zwischen den Geschöpfen, sogar unter den Tieren. Ein gehörnter Schaf wird von einem, also ein hornloser Schaf wird vom gehörnten Schaf sein Recht bekommen. Sozusagen ein Schaf, der keine Hörner hatte, ich weiß nicht, ob Schafe Hörner haben, vielleicht war das auch eine Ziege, was im Hadith gemeint ist. Auf jeden Fall eine Ziege, die kein Horn hat, und eine Ziege, die ein Horn hat, und das gehörnte Ziege, die attackiert dann diese hornlose Ziege und nutzt seine Schwäche aus. Allah wird über diese richten. Und dieser Hadith ist ein Muslim. Und Imam Tabari, rahimullah, sagt im Tafsir, wenn ein Käfer dies sieht, wie sie zu Staub werden, will er auch zu Staub werden, so wie in Surah 78, Vers 40. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Und der Käfer sagt, oh wehe mir, wäre ich doch nur zu Staub gewesen. Weil nachdem zwischen den Tieren gerichtet wird, werden diese Tiere zu Staub. Und da, wenn der Käfer diese Sache sieht, dann möchte er auch zu Staub werden. Rasulullah sagt über jemanden, der einem Muslim Unrecht tut. Yawm al-Qiyamah nimmt er von seinen guten Taten und wenn er keine guten Taten hat, gibt er von seinen Sünden ab. Hadith in Bukhari. Und einer der Gelehrten legte ein Ein Korb Datteln, yani, er hörte, dass man über ihn gelästert hat. Nahm einen Korb Datteln und sandte es diesen Personen mit einem Zettel und er sagte, das ist als Geschenk für eure guten Taten. Das ist als Geschenk für eure guten Taten. Und hätte ich etwas Besseres als Datteln gehabt, hätte ich es euch gegeben. Und Rasulullah sagt in Bukhari, Ungerechtigkeit ist Dunkelheit an Yawm al-Qiyamah. Eine andere Überlieferung, Rasulullah sagte, der Ermordete wird Yawm al-Qiyamah den Kopf des Mörders tragen. Und das Blut fließt und er wird sagen, O Allah, frage ihn, warum er mich getötet hat. Dieser Hadith ist in Tirmidhi. Oder der Mörder wird den Kopf vom Ermordeten tragen. Ich weiß nicht genau, wie das die Reihenfolge war. Und Rasulullah sagte, das Erste, worüber gerichtet wird, ist Blut. Das Erste, worüber Yawm al-Qiyamah gerichtet wird, ist das Blut. Rasulullah saß mit seinen Sahaba und fragte, wer ist der Muflis, also der Bankrott? Sie sagten, derjenige, der keinen Cent oder Euro hat. Also sie sagten das nicht, aber sie sagten Dinar oder Dirham. Dinar oder Dirham sind zwei Währungsarten, Gold, Dinar, Münze und Dirham, Silber. Aber heute waren es Euro und Cent sozusagen. Und er sagte, der Bankrott ist derjenige, der Yawm al-Qiyamah mit Hasanat vom Berg, also Hasanat, also gute Taten wie Berge kommt. Also Gebet, Fasten, Zakat und so weiter und so weiter. Und dann hat der eine hat Ungerecht getan, den anderen hat er geschlagen, den anderen hat er dies gemacht, bei dem anderen hat er gelästert und so weiter. Und dann nehmen diese Leute von seinen guten Taten, bis er eventuell keine guten Taten mehr hat. Und danach, wenn er keine guten Taten mehr hat, dann wird ihnen, dann werden die Leute, denen er Unrecht getan hat, von seinen Sünden ihm abgeben. Dieser Hadith ist im Muslim. Und er sagte, wer ist Muflis? Muflis ist ja Bankrott. Zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der arm ist, und jemandem, der bankrott ist. Bankrott ist zum Beispiel jemand, er hatte Geld und danach hat er es verloren. Und jemand hatte gute Taten und danach hat er sie verloren. Verloren, ja, ne? Bankrott. Das war so, was wir über die Abrechnung sagen. Und jetzt reden wir inshallah über den El-Mizan. El-Mizan ist die Waage. Al-Qurtubi rahimullah sagte, nach der Abrechnung werden die Taten gewogen, weil das Wiegen der Taten für den Lohn ist und weil die Abrechnung für das Messen und dann das Wiegen. Ja, du musst dir vorstellen, ein Sack voller verschiedenen Sachen, da musst du sie einteilen bei der Abrechnung. Und das Bach ist voller Taten und muss separiert und geordnet werden und danach ja gewogen. Also mit anderen Worten, es wird erst abgerechnet und danach werden die Taten gewogen. Sura 21, Vers 47. Und wir stellen die gerechten Waagen für den Tag der Auferstehung auf. So wird keiner Seele von irgendetwas Unrecht zugefügt. Und wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns, wir bringen es bei und wir genügen als Berechner. Ja, was wird gewogen? Manche sagen, nur die Taten werden gewogen, andere sagen, die Körper und Taten und so weiter und so weiter. Manche sagen, die Taten werden gewogen als Form eines Körpers und dann wird der Körper in die Waage gelegt und so weiter. Naam. Abu Darda radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nichts wiegt schwerer auf der Waage als ein guter Charakter. Dieser Hadith ist in Ahmed. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Wörter leicht auf der Zunge und schwer auf der Waage und Allah liebt sie. Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi azim. Dieser Hadith ist in Bukhari. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Pferd für Allah hält, yani für den Dschihad, und danach das Essen, das Pferd selber, sein Geschäft, wird Yawm al-Qiyamah auf deine guten Taten gelegt. Also auf deine Waage der guten Taten gelegt. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah wird einen Mann von der gesamten Schöpfung rufen und ihm 99 Schriftrollen vorlegen. Jede ist, soweit du sehen kannst, und voll mit Sünden. Allah wird ihm sagen, lehnst du etwas in diesen Schriften ab? Er wird sagen, nein. Haben die Engel beim Aufschreiben der Taten einen Fehler gemacht oder dir Unrecht zugefügt? Nein. Hast du eine Entschuldigung dafür? Er sagt, nein. Ja, du hast etwas, was dir Lohn bringt, und heute wird dir kein Unrecht geschehen, und es wird eine Karte, und es wird so eine Karte hervorgebracht, die beinhaltet La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah, und Allah wird ihm sagen, geh und sieh beim Wiegen zu. Und die 99 Rollen werden gewogen, und auf der anderen Seite wird La ilaha illallah gewogen, und wenn die Karte hingelegt wird, fliegen die Schriftrollen weg. Dieser Hadith ist in Tirmidhi, aber nicht so, dieses, man darf auch nicht dieses falsche Verständnis haben. Natürlich mit La ilaha illallah, mit den Bedingungen von La ilaha illallah, mit dem Kufr bit Tagut, mit dem Ilm, mit dem Yaqin, mit dem Inqiyat und die ganzen Bedingungen und mit dem Asluddin, mit dem Grundlage der Religion. Ja, dass man jemand den Tawhid hat. Taib. Jetzt reden wir inshallah über den Haut, also das Becken von Rasulullah. Und jeder Prophet hat ein Haut, ein Becken, aber der Becken von Rasulullah ist am größten. Rasulullah sagte, mein Becken hat eine Entfernung von einem Monat. Es ist weißer als Milch und der Geruch besser als Moschus. Und die Becher sind wie die Anzahl der Sterne. Wer davon trinkt, wird danach nie mehr dursten. Dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim. Und Rasulullah sagte, am Tage der Auferstehung werde ich die Leute von Jemen zum Haut drängen oder bringen. Er wurde über die Entfernung gefragt. Er sagte, sie ist bis Oman. Also Oman. Über den Geschmack sagte er, weißer als Milch und süßer als Honig. Und es sind zwei Kanäle aus Gold und Silber. Und es kommt Wasser vom Nahrun Kauthar rein. Also von dem Inna Atana Kel Kauthar. Wir haben dir den Kauthar gegeben. Es kommt Wasser von da dort rein. Dieser Hadith ist ein Muslim. Und und es gibt kein anderes Wasser an diesem Tag, welcher 50.000 Jahre andauert, außer dieses Wasser. Taib. Jetzt reden wir über den Punkt, jede Nation wird seinem Gott folgen. Rasulullah wurde gefragt, werden wir unseren Herrn Yawm al-Qiyamah sehen? Er sagte, habt ihr die Sonne? Seht ihr die Sonne, wenn es Wolken gibt, wenn es keine Wolken gibt? Habt ihr Zweifel, ob ihr die Sonne sehen könnt, wenn es keine Wolken gibt? Sie sagt nein. Dann habt ihr Zweifel, bei vollkommen wolkenlos den Mond zu sehen? Sie sagt nein. Und sie sagte, so werdet ihr euren Herrn sehen. Allah wird jedem Anbeter sagen, dass sie ihrem Gott folgen sollen. Also folgen die Anbeter der Sonne und die Mondanbeter den Mond und die Götzenanbeter folgen den Götzen und so weiter. Und jeder Gott wird zur Hölle gebracht und die Anbeter. Und das hatte ich in einem Vortrag schon erwähnt. Dass die Anbeter und die Angebeteten beide in der Hölle kommen werden. Also die Sonne wird in die Hölle geschmissen, weil sie angebetet wurde und so weiter. Und dies ist die einzige Umma, die bleiben wird. Also am Sirat. Am Sirat werden die Muslime bleiben und die Munafiqin. Die Kuffar sind dort schon, wallahu alam, in der Hölle. Dann erscheint ihnen Allah in Form, also nicht am Sirat, sondern gerade bei der Situation, was ich erwähne, dann erscheint ihnen Allah in einer Form, die sie nicht kennen und sagt, ich bin euer Herr. Sie sagen daraufhin, wir suchen unsere Zuflucht bei Allah vor dir. Dann kommt Allah in eine Form, die sie kennen und sie werden dann sagen, ja, du bist unser Herr, und dann folgen sie ihm. Und die Brücke wird dann gesetzt und ich werde der Erste sein, der sie überquert. Dieser Hadith ist in Muslimayan al-Sirat. Und die Munafiqin versuchen, sich nach Jannah zu schleichen, sozusagen. Al-Sirat ist dünn wie ein Haar und scharf wie ein Messer und dunkel und ist eng. Und wenn die Heuchler sie überqueren wollen, gehen ihre Lichter aus. Und dann bitten sie die Gläubigen nach Licht. Also und die Muslime werden dort sein. Die werden die Brücke überqueren wollen. Und die Gläubigen, ich lese diese Aya vorhin schon, Sura 57, Vers 13, am Tage, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen, wartet auf uns, dass wir unser Licht in eurem Licht mehr, von eurem Licht mehren. Es wird zu ihnen gesagt werden, geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Manche werden diese Brücke wie Blitz überqueren, manche so schnell wie ein Reiter, manche laufen und manche fallen dort in die Hölle. Also die Munafiqin, sie sind dort noch immer mit Licht. Aber wenn sie dann die Sirat betreten, die Brücke, dann verschwindet ihr Licht. Und dann werden sie die Gläubigen bitten, von ihrem Licht abzugeben, weil du wirst dich dort am Sirat nur mit Licht bewegen können. Und zum Beispiel Ibn Kathir Rahimullah erwähnt auch in seinem Al-Bidayah wa Nihaya, in Kapitel bei Al-Fitan, da wird es wird Leute geben, die werden nur an ihrem Fuß Licht haben. Und wenn ihr Fuß dann mit Licht ist, dann können sie laufen. Und wenn das Licht verschwindet, dann können sie nicht mehr laufen. Dann blinkt ihr Fuß wieder, dann können sie wieder laufen. Und die Munafiqin, wenn die Sirat betreten, entfällt ihr Licht. Und dann bitten sie Licht von den Gläubigen. Aber sie werden Jannah niemals betreten, die Munafiqin. Sie werden im tiefsten Teil der Hölle sein und sie werden vom Sirat runterfallen. Wir beenden hier, inshallah. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.